Wir begrüßen Sie nun ganz herzlich zu March Movie, unserer ersten Hörspielsendung im neuen Jahr. Das ebenso heitere wie skurril-fantastische Hörstück des Autorenduos Michael Köhlmeier und Peter Klein, das von dem unerklärlichen Verschwinden einer ganzen Blaskapelle bei einem Musikfest erzählt, entstand 1983 beim österreichischen Sender Vorarlberg. Zum besseren Verständnis vorweg einige Anmerkungen. Vorarlberg, das westlichste Bundesland Österreichs, hat ca. 240.000 Einwohner, die sich zum Stamm der Alemannen zählen. Sie betonen Vorarlberg übrigens auf der zweiten Silbe, weil der Begriff Hinterarlberg nicht existiert. Zu den Hinterarlbergern, also den Tirolern, führt der Weg seit dem späten 19. Jahrhundert durch den Arlbergtunnel. Besorgt um die Vorarlberger Eigenständigkeit, bemerkte damals eine lokale Landeszeitung dazu: Was Gott getrennt hat, soll der Mensch nicht verbinden. Ort der mysteriösen Geschehnisse unseres Hörspiels ist der durch die Auffindung des Nibelungenliedes in die Literaturgeschichte eingegangene Marktflecken Hohenems im Vorarlberger Rheintal nahe der schweizerischen Grenze. Wir wünschen gute Unterhaltung. March Movie. Von Michael Köhlmeier und Peter Klein. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das geht's gar nicht. Keine Ahnung. Die ganze Blasmusik verschwunden. Ich weiß wirklich nichts. Sagt der Leute, nichts gehört davon. Nichts gehört. Dann haben sie eigentlich gegangen, oder? So. Wir sind Hohenems, wäre doch das. Hohenems, kenne ich gut. Bin noch nie nichts gehört. Ja, wenn der ganze Musik, sagen wir, Flöte geht nochmal. Vielleicht ist es aus Flöte gegangen. Grüß Gott, meine Damen und Herren, im Namen von Redaktion und Technik begrüßt Sie Peter Klein. In unserer heutigen Sendung wollen wir einen Fall aufgreifen, von dem Sie vielleicht schon gehört haben. Presse und Rundfunk haben in letzter Zeit ein wenig darüber berichtet, eher in kleinen Beiträgen, auch eher unter der Rubrik Kurioses. Und uns scheint, dass es sich hier um einen Fall handelt, dem man eigentlich mehr Aufmerksamkeit widmen müsste. Es geht um die verschwundene Blasmusikkapelle. Kurz zur Vorgeschichte. Im Jahr 1968 verschwindet bei einem Musikfest in der Gemeinde Hohenems eine Blaskapelle mit 34 Musikern. Niemand erstattet Vermisstenanzeige, man lässt alles auf sich beruhen. Manchmal hat man sogar den Eindruck, als ob ein Großteil der Hohenemser ein Interesse daran hätte, nicht weiter an der Sache zu rühren. Ein einziger Mann scheint sich ernsthaft für den Fall zu interessieren. Seine Beharrlichkeit wird nach 14 Jahren schließlich belohnt. Der Fall nimmt eine neue, eine aktuelle Wende. Wir sind jetzt hier am Schlossberg in Hohenems. Vor uns direkt sehen Sie die Pfarrkirche St. Karl von Hohenems und davor die Hauptstraße, also die Bundesstraße 1. Die Volksschule, dann dort die Hauptschule. Ja, und da weiter hinten, bin ich zu Hause. Ja, und auf diesem Zickzackweg her sind wir hergekommen. Ja, und jetzt sind es noch ein paar Meter da hinauf. Dann kommen wir zu der Stelle, wo ich sie nach 13,5 Jahren gefunden habe. So, hier sind jetzt diese Steine, von denen ich Ihnen gesagt habe und erzählt habe. Jetzt werde ich die oberen zwei Steine wegtun. Ja, und wenn ich jetzt den unteren Stein auch noch hebe, dann kommen sie heraus. Vierzehn Jahre seines Lebens wendet er auf, um nach der verschollenen Blaskapelle zu suchen. Und schließlich findet er sie auch unter einem Stein auf dem Hohenemser Schlossberg, pro Mann auf halbe Daumengröße verkleinert. Oskar Zambanini, 38 Jahre alt, Bahnschrankenwärter, verheiratet, zwei Kinder, er wohnt in Hohenems. Natürlich eine Sensation, allerdings, wie bei den meisten Sensationen, ein sehr kurzfristiges Erlebnis. Das Interesse der Öffentlichkeit verlischt bald wieder. Wir haben uns in der Redaktion ziemlich lange sogar mit diesem Fall beschäftigt, allerdings eher aus Interessens- und persönlichen Gründen, denn aus journalistischem Interesse heraus. Und in diesem Zusammenhang haben wir auch Herrn Zambanini kennengelernt, noch lange bevor er und sein Fall Schlagzeilen gemacht haben. Klarinette habe ich früher gespielt. Da habe ich Ihnen erzählt, gestern, dass ich dort, wo ich zur Blasmusik wollte, habe ich angefangen, Klarinette zu spielen. Und dort habe ich auch eine Klarinette bekommen, aber dann habe ich mir ziemlich schnell eine selber gekauft und habe selbst versucht. Aber jetzt spiele jetzt nicht mehr so oft. Das spielt meine Frau mit der Querflöte, spielt viel öfters wie ich. Ich spiele eigentlich kaum mehr. Es ist schon doch total, total verstaubt, sehen Sie selber. Ist nicht so, ist nur sehr trocken. Ich habe gleich am Anfang dort, wo Sie waren, nach diesem Fest, da haben Sie diese Melodie von dieser Blasmusik, die hat mir so imponiert und die habe ich dann versucht, zu Hause nachzuspielen. Das wäre, glaube ich, ganz interessant. Moment, nochmal. Sie müssen natürlich auch vorstellen, dass jetzt Marsch, dass mehr Leute dabei sind. Oder jetzt ist alleine die Klarinette, aber mit Marsch sind ja viel mehr. Aber vielleicht das Thema. Herr Zambanini hat sich, wie gesagt, sehr ausführlich mit der verloren gegangenen Blasmusikkapelle beschäftigt. Seine Arbeit, seine Suche begann gleich 1968 nach dem mysteriösen Verschwinden. Und in all den Jahren hat Herr Zambanini keine Möglichkeit ausgelassen, die Blasmusikkapelle zu suchen. Sie sehen hier überall die ganzen Akten. Das sind alles Briefwechsel, die ich geführt habe in dieser Zeit. Jetzt warten Sie einen Moment, aber ja. 90, 70, 71, 3, 74. Einen Moment, ich hätte das sofort. So, jetzt, oh, das ist noch den Ding habe ich auch geschrieben, den Bildi. So, hier. Jetzt der Brief euch. Hohenems, den 24.06.1974. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, darf ich Ihre warte Aufmerksamkeit auf eine seltsame Begebenheit lenken? Und ja, dann habe ich das, sehen Sie, dann habe ich ihm das alles dann habe ich, das ist jetzt ein ziemlich langer Brief, dann habe ich ihm das alles hier erklärt. Und er hat mir dann, das ist vielleicht interessant, er hat mir dann einen kleinen, sehr netten Brief zurückgeschrieben, wenn ich den vielleicht kurz vorlesen darf. Sehr geehrter Herr Zampanini, mit großem Interesse habe ich Ihre Ausführungen betreffend das Verschwinden einer Blaskapelle gelesen. Also hat sich sicher dafür interessiert. Leider ist es mir im Augenblick und aufgrund meiner Kompetenzen nicht möglich, in der Sache selbst aktiv zu werden. Das haben wir schon, ich habe mir schon gedacht, dass er als Bundespräsident da nicht herkommen kann, oder? Aber vielleicht hätte sich aktiv zu werden. Zumal mir auch scheint, dass die Angelegenheit selbst noch nicht so weit gediehen ist und noch weitere Informationen bedürfte, um sich ein gesamthaftes Bild zu machen. So bleibt mir im Augenblick nichts anderes übrig, als Ihnen, Herr Zampanini, also in Ihrer weiteren Recherche viel Glück und Erfolg zu wünschen. Also er hat mir da irgendwie schon versucht. Seien Sie versichert, dass mir die Musik, speziell die Blasmusik, das ein großes Anliegen ist. Das hat mich sehr gefreut. Mit herzlichen Grüßen, Herr Bundespräsident. Das war der Brief. Und das war natürlich auch der Punkt, wo ich mir gedacht habe, jetzt für die Wahrheit und für diese Blasmusik muss ich jetzt kämpfen, habe ich mir gedacht. Zampanini bewies bei der Verfolgung seines Zieles eine außerordentliche Beharrlichkeit. Und diese Beharrlichkeit war vielen ein Ärgernis. Daniel Rüdisser, er ist Kapellmeister in Hohenems, äußerte sogar Zweifel an seiner Zurechnungsfähigkeit. Schauen Sie, ich muss nur eines dazu sagen. Der Oskar tut mir leid, noch mehr leid tut mir seine Frau. Weil, das können Sie sich vorstellen, das ist nicht einfach. Wenn ich Ihre Worte richtig verstehe, so zweifeln Sie bis zu einem gewissen Grad an der Zurechnungsfähigkeit des Herrn Zampanini. Sehe ich das richtig? Kann man das so hart sagen? Das ist ein hartes Wort und es steht mir nicht unbedingt zu, das auszusprechen. Aber wenn ich ehrlich sein muss, im Grunde ja. Es ist nicht ganz einfach, das muss ich ja zugeben. Aber er ist mein Mann und ich stehe zu ihm und ich stehe auch zu der ganzen Sache mit der Blasmusik. Aber es ist nicht ganz leicht, oder? Das werden Sie ja sicher verstehen. Man muss halt immer dahinter sein, dass er mit uns wieder einmal was tut und spazieren geht. Aber er ist ja total, total in dieser Sache da, geht er auf. Also er verbeißt sich sehr. Ja, er ist total verbohrt und Sie haben es eh schon angesprochen. Die Freundschaften haben sie schon ziemlich aufgehört. Er hat fast mehr Feinde als Freunde. Es wäre halt langsam an der Zeit, dass er da wieder mal von der Idee abkommt, auch wenn was dran ist. Weil er geht ja fast zugrunde dran, der Oskar. Und das tut mir ja weh. Aber es sieht nicht so aus, als ob der Herr Zampanini aufhören würde, am Fall zu arbeiten, oder? Ja, leider nicht. Ich versuche es, aber er hört nicht so stark auf mich. Gut, Frau Zampanini, etwas anderes. Die Blasmusik, und nicht nur die Blasmusik, sondern die Musik spielt scheint überhaupt eine sehr große Rolle im Haus Zampanini. Man hört es auch im Hintergrund, es läuft klassische Musik im Radio. Der Herr Zampanini selbst spielt Klarinette oder hat einmal Klarinette gespielt. Und Sie spielen ja auch ein Instrument. Ja, ich spiele Querflöte, eher für meinen eigenen Gebrauch, für den Hausgebrauch sozusagen. Ich habe nie in der Blaskapelle mitgespielt, habe auch nicht so eine Beziehung dazu. Aber hätten so Sie gerne, kleine. Bitte? Hätten Sie gerne gespielt in der Blasmusik? Nein, das wollte ich nie. Dazu habe ich nie Ambitionen gehabt. Aber so für mich, so kleine Stücke, das tue ich ganz gern. Das habe ich auch immer auf Lager, wenn Sie vielleicht was hören wollen. Ja, Sie haben sie liegen auf dem Tisch, ja, wir freuen uns immer um verschiedene Kostproben. Ja, das gerne. Möglich, dass Sie uns etwas vorstellen. Ja, gerne, so, aber nur was Einfaches. Ja, gell? Okay. Ja. Ich muss gerade das Radio abfallen. Ich muss noch ein bisschen mehr einspielen, gell? Ja. tue das sehr gern da. Da bin ich allein, sitze da und... Die Fußgänger, die gehen schuldig, ja? Ich muss entschuldigen. Viel Betrieb. Aber sonst eben das, was mir auch noch sehr gefällt, ist, dass ich eigentlich Zeit habe zum Nachdenken. Das war jetzt sehr wichtig. Und der Ingenieur Hupka, der kommt mir ab und zu da besuchen und dann reden wir auch über diese Sache. Das ist schon ein feiner Mensch, aber es geht ihm natürlich nichts an. Oder? Er ist nicht von da, er kommt von Wien. Aber irgendwo interessiert es ihn und er lehnt einen nicht gleich ab, oder? Er ist auch Hobby-Astronom und mit den Sternen und schaut dort ein Fernglas auf dem Dach zu sauer, also eine Dachterrasse auf dem Fernglas. Und da, ich weiß nicht genau wie, weil ich noch nie bei ihm war, aber er erzählt halt öfters davon. Oder? Er weiß unheimlich viel darüber. Oder? Mich interessiert das eigentlich nicht so sehr, die Sterne. Ich sage immer, zuerst müssen einmal die Leute hier auf der Erde oder wir Menschen, zuerst müssen einmal die erforscht sein, oder bevor wir da hinaus auf die Sterne fahren. Oder? Und wenn das nicht so wäre, oder? Also wenn man schon wissen würde, oder wie die Menschen da sind, oder? Dann wüsste man auch sicher, wo diese 34 Menschen, warum die verschwinden. Und gegen die Sterne sind die Menschen natürlich kleine Scheiße. Oder? Das ist. Da braucht man sich nicht mehr den Kopf zerbrechen. Ich bin erst seit 8 Jahren in Hohenems. Ich war vorher in einer Wiener Zentralstelle und bin nur der Astronomie wegen dahergekommen, weil da die Luft reiner ist, sehe also die Sterne besser. Und da war der Herr Zambanini, die Blasmusik ist ja im Jahre 68 verschwunden, da war der Herr Zambanini schon etwas eigenartig und muss sagen, er hat trotzdem seine dienstlichen Obliegenheiten zu meiner vollsten Zufriedenheit immer erfüllt. Und wenn er da nebenbei sich mit der Sache beschäftigt, sobald es keine fehlenden Dienste ist und das ist nie passiert, dann kann ich dazu überhaupt nicht sagen, dass mich das stört. Sicher, ich habe in den 8 Jahren erlebt, dass er etwas, sagen wir, eigenartig geworden ist, dass sich ja nur mehr mit dieser Blasmusik beschäftigt. Der Herr Zambanini hat mich schon gebeten, ob er nicht mit meiner Astronomie, mit meinen Fernrohren vielleicht da irgendwie zu Hilfe kommen könnte, dass man die Blasmusik auf diese Art findet. Ich weiß nicht genau, wie ich ihm da helfen soll. Aber wir werden schauen. In seiner Freizeit bin ich da gern bereit, ihm auch zu helfen. Es ist auch für mich, muss ich sagen, eine interessante Geschichte, dass eine Blasmusik verschwinden kann in Hohenems und kein Mensch tut da was. Und also ich muss sagen, so uninteressant ist die Sache gar nicht. Und ich würde ihm gerne helfen, wenn er weiter die Bestrebung hat, dass er mit mir zusammentun will. Ja, meine Damen und Herren, soweit zur Vorgeschichte. Wir haben versucht, ein bisschen Einblick zu geben in das, was bis zur großen Wende passiert ist und auch in die Art und Weise, wie der Herr Zambanini diesem Fall nachgegangen ist. Durch die Entdeckung schließlich, über die wir am Anfang berichtet haben, ist die Glaubwürdigkeit des Herrn Zambanini nicht unbedingt gestiegen. Erinnern wir uns, er hat in Hohenems auf dem Schlossberg unter einem Stein die kleine Blaskapelle gefunden, verkleinert auf etwa 1,5 Zentimeter Größe, und wenn er diesen Stein hochgehoben hat, ist sie herausgekommen, hat einen Marsch gespielt, dabei einen Kreis gedreht und ist schließlich unter dem Stein wieder verschwunden. Wir haben nun versucht, diese Aufnahme, die wir damals gemacht haben, auf annähernd zumindest Studioqualität zu bringen, und wir möchten Ihnen diesen Marsch, bevor wir in der Geschichte sozusagen weitergehen, noch einmal vorspielen. soweit also dieser Marsch. Anfänglich wurde Herr Zambanini vor allem in Hohenems für einen Spinner gehalten. Das ist auch aus der bisherigen Dokumentation, glaube ich, hervorgegangen. Seine Argumente wurden nicht gehört. Inzwischen aber, seit der Entdeckung dieser verkleinerten Blaskapelle, begegnet man ihm mit offener Aggression. Die Verhältnisse haben sich also zweifellos verschärft. Wir haben im Zuge unserer Recherchen noch einmal den Kapellmeister der Blasmusikkapelle Hohenems, Herrn Rüdisser, bei einer Probe besucht. Zunächst einmal herzlichen Dank, dass Sie sich freimachen konnten. Ja, es geht schon. Von Ihrer Probe. Der Kollege ist das übernommen. Ich bin mit dem Herrn Zambanini hierher gekommen, weil wir an einem Fall arbeiten, den Sie höchstwahrscheinlich kennen. Ja, den kenne ich sehr. Das Verschwinden der Blasmusikkapelle aus dem Jahr 1968. Ja, aus welcher Sicht können Sie das beurteilen oder wie sehen Sie diesen Fall? Ja, ihr wissen Sie, es ist ja über diesen Fall ist ja jetzt auch in der Presse gestanden, oder? Und auch im Rundfunk gekommen. Und es hat eigentlich nicht viel Sinn, das weiter zu erläutern und aufzurollen. Ich glaube, mein Vorgänger, der Herr Mattis, der hat da auch Stellung bezogen und ich tue auch durchaus da mit ihm verstehen, wenn er im Weiteren da nicht mehr dazu sagen will. Ich glaube nicht, dass es in dieser Richtung irgendetwas zu sagen gibt. Ich verstehe es auch nicht, dass man das in diesem Maße noch aufrollt. Ich meine, der Herr Zambanini wird selber am besten, glaube ich, wissen, was davon zu halten ist. Herr Rüdisser, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, aber der Vorwurf lautet doch, dass man in Hohenems nichts dazu beigetragen hat, diese verschollene Blasmusikkapelle aufzuforschen und nachzuspüren. Und gerade Sie als Kapellenmeister müssten ja ein besonderes Interesse daran haben. Ja, das ist wirklich lächerlich. Ich meine, jetzt überlegen wir mal die Tatsachen, oder? Der Herr Zambanini, ich habe schon gesagt, der Zambanini wird selber am besten, ich meine, Sie werden es ja selber am besten wissen, was darüber passiert ist. Damals glauben Sie das wirklich ganz im Ernst, dass eine Blaskapelle von 36 Mann verschwinden kann. Oder? Jetzt muss ich unterbrechen. Jetzt muss ich wirklich unterbrechen, weil jetzt, das sind einfach Dinge, einfach die sind schon immer vorgekommen. Los, Mann, Oskar, du weißt ganz genau, es hat überhaupt keinen Sinn, dass du das da aufbereitest in muss dieser Art. Ich, muss gar ich Sinn. Mir das gefallen lassen, dass ich wiederum von dir, Daniel, So. Darf ich die Herren mal kurz unterbrechen? Darf ich die Herren mal kurz unterbrechen? Ich muss diese immer Herr Rüdisser, Entschuldigung. Herr Rüdisser, eine. Immer dieses Herabsetzen wenn das Gespräch so werden soll, dann lassen wir das sein. Ich habe keine Lust, auf dieser Basis mit Ihnen weiterzureden. Du hast Angst. Herr Zambanini, darf ich Sie mal unterbrechen? Das ist pure Angst. Herr Zambanini, bitte. Pure Angst. Herr Zambanini, bitte. So, ich möchte jetzt eine ruhige Frage an den Herrn Rüdisser richten. Aber ich bin unter einer Bedingung, dass der Herr Zambanini dazu nichts zu sagen hat. Ja, wir wissen, was er zu sagen hat. Es ist klar gesagt eine ganz große Dummheit, was du da behauptest. Das weißt du ganz genau. Da kann ich doch nicht darauf reden. Darf ich den Herrn noch einmal unterbrechen? Ich möchte mal zunächst dem Herrn Rüdisser eine Frage stellen. Gut. Haben Sie Ihrerseits etwas unternommen, um diese verschollene Blaskapelle aufzuspüren, oder gehen Sie davon aus, dass sie überhaupt nicht verschwunden ist? Ich spreche jetzt für meinen Vorgänger Mattis, und der hat selbstverständlich unternommen, man hat das gemeldet, bei der Behörde hat man es gemeldet, bei der Gemeinde hat man es gemeldet, die Blasmusik war weg, es hat niemand Vermisstenanzeige erstattet, also folglich nehmen wir an, die sind halt irgendwie abgefahren oder sonst irgendwie weg gewesen. Nur, das möchte ich Ihnen sagen, oder? Wenn jemand natürlich behauptet, oder? Ich meine, eine Blaskapelle hätte sich auf pro Mann, oder? Ich weiß nicht, 1,5 Zentimeter verkleinert. Ich meine, das ist ein Unsinn, oder? Entweder, wir sind ja, kenne ich hier bei einem Kindergarten, Oskar, Sie müssen mich jetzt auch wirklich entschuldigen, mein Kollege macht das jetzt noch, aber das ist eine Dummheit, das ist eine ganz große Dummheit. Du weißt auch nicht, was du damit der ganzen Gemeinde angetan hast und der ganzen Blasmusik. Weil ich der Einzige bin, der ganzen Sache nachgegangen ist. Der Einzige, weil ihr alle Reißgang habt ihr alle gehabt, oder? Alle zusammen Reißgang, oder? Jetzt gehst du weg, oder? Das hat keinen Sinn, Sie sehen das. Jetzt gehst du weg, weil du Schiss hast. Das hat keinen Sinn. Oder? Bleib da, komm jetzt her, stell dich der Situation. Ich kann aber sonst der Säge. Das säge ich dir, mein Gott. Ja. mit dem Bürgermeister Zehmer und mit dem Loacker Zehmer. Ja, das denke ich mal. Ja. Dummheiten! Du, das sind bewiesene Tatsachen. Kinderspiele, Dummheit, Kindergarten ist das. Entschuldigen Sie, Herr Klein, ich habe... Hör auf, dann weg. Herr Klein, ich habe Ihnen doch das... Blieb jetzt einmal da, komm jetzt her. Ja, soweit diese etwas heftige Konfrontation zwischen Herrn Rüdisser und Herrn Zambanini. Wie Herr Rüdisser erwähnt hat, Sie haben es wahrscheinlich gehört, hat eine Zeitung diesen Fall aufgegriffen, allerdings weniger im Interesse einer sachgerechten Berichterstattung, sondern vielmehr des kurios sensationellen Inhalts wegen. Die Angriffe dieser erwähnten Zeitung richten sich in erster Linie gegen den Bürgermeister von Hohenems und Herr Bürgermeister Muxl hat, um sich zu rechtfertigen, eine Pressekonferenz einberufen. Unsere Kollegen vom aktuellen Dienst waren dort, haben die Sache wahrgenommen und haben einen Bericht darüber angefertigt. Wir haben uns diesen Bericht aus dem Archiv noch einmal geholt. Raffaella Stefandl berichtet. Heute um 9.30 Uhr lud Bürgermeister Muxl die Presse zu einem Gespräch. Konkreter Anlass: die Vorwürfe, die gegen ihn im Zusammenhang mit der verschwundenen Blaskapelle erhoben worden sind. Vor wenigen Tagen hat bekanntlich eine Zeitung die Behauptung des Herrn Zambanini aufgegriffen, vor 14 Jahren sei in der Gemeinde Hohenems eine Blaskapelle verschwunden und die Hohenemser im Speziellen, meine Person, hätten versucht, die Sache zu vertuschen. Mal soweit zur Sachlage. Oskar Zambanini ist jener Mann, der behauptet, die verschwundene Blaskapelle wiedergefunden zu haben, nachdem er als einziger gegen den Widerstand der Behörden dem Fall nachgegangen sei. Übrigens, Herr Zambanini, der jetzt die Gelegenheit gehabt hätte, sich den Journalisten und auch dem Urteil des Fachmannes, Herrn Dr. Ivo Mannheim, zu stellen. Herr Zambanini hat es vorgezogen, zu Hause zu bleiben. Als wissenschaftlichen Experten und Gutachter hatte Herr Bürgermeister Muxl Universitätsprofessor Dr. Ivo Mannheim beigezogen. Ja, grundsätzlich muss man bei solchen Fällen sagen, dass man hier niemals ausschließen kann und als Wissenschaftler natürlich auch nicht ausschließen sollte, dass es tatsächlich parapsychologische Phänomene gibt. Ich meine, eine Blaskapelle soll verschwunden sein. Es sind ja ganz andere Sachen schon verschwunden. Im Zweiten Weltkrieg soll in Amerika, ich glaube 1943, ein ganzer Zerstörer, also ein Kriegsschiff samt Besatzung von der Bildfläche verschwunden sein und Verschwinden von Menschen hat sich immer wieder abgespielt, wenn man den Berichten Glauben schenken darf. Allerdings ist der Fall einer Blaskapelle nach meiner Kenntnis der Literatur doch wohl einmalig. Und kompliziert wird es noch dadurch, dass ja hier nicht nur ein bloßes Verschwinden. Die Journalisten konzentrierten sich in ihren Fragen zunächst auf die verschwundene Blaskapelle und in der Folge auf den Geisteszustand des Herrn Oskar Zambanini. Verkleinert. Hat man eigentlich diese wieder aufgetauchte und etwas verkleinerte Blasmusikkapelle irgendwo gesehen oder existiert die nur in den Aussagen des Herrn Zambanini? Es gibt eine triviale Lösung. In einem solchen Falle wäre das der psychiatrische Standpunkt. Nachdem hier Herr Zambanini offensichtlich ganz allein in der Gemeinde steht mit dieser seiner Vermutung des Verschwindens der Blaskapelle und des Wiederauftauchens, könnte man von einem psychiatrischen Standpunkt aus die Sache so formulieren: ein paranoider Beziehungswahn. Heißt das, dass der Herr Zambanini spinnt? Oder wie? Volkstümlich ausgedrückt würde man es so bezeichnen. Nachdem er annimmt, die Blaskapelle ist verschwunden. Schließlich wurde von Professor Mannheim und von Bürgermeister Muxl die Existenz jener angeblich verschollenen und wieder aufgetauchten Blaskapelle überhaupt in Frage gestellt. Bezeichnend ist auch, dass diese Blaskapelle ja nie irgendwas bekannt wird und auch von ihm nicht bekannt gegeben wird, wer ihr angehört. Es handelt sich ja hier um eine sozusagen fiktive Blaskapelle, um eine Blaskapelle an sich. Ja, schlichtweg Vermutungen ganz einfach. Ist die nie aufgetreten in der Vergangenheit, also bevor sie verschwunden ist? Oder? Ob mein sie Gott, aufgetreten ist, muss ja... Mein Gott, ich habe ehrlich gestanden da nicht nachgeforscht, ob diese scheinbar vorhanden gewesene Kapelle vor 14 Jahren in Hohenems aufgetreten ist oder nicht. Aber ich muss noch einmal ganz grundsätzlich dazu sagen, der Herr Zambanini hätte ja die Möglichkeit gehabt, jetzt hier vor Ihnen aufzutreten und das Ganze noch einmal aufzurollen. Die Möglichkeit hat er außer Acht gelassen, ist also nicht hier. Ich glaube, das spricht schon allein für Sie. Irgendwas bekannt wird und auch von ihm nicht bekannt gegeben wird, wäre ja ein. So, jetzt haben wir ihn, das ist die Stelle. Hören wir es uns noch einmal an. Es handelt sich ja hier um eine sozusagen fiktive Blaskapelle, um eine Blaskapelle an sich. Ja, schlichtweg Vermutungen ganz einfach. Ist die nie aufgetreten in der Vergangenheit, also bevor sie verschwunden ist? Vorher spielen sie die ganze Sache herunter und jetzt tun sie so, als ob die Blasmusik gar nicht gegeben hätte. Aber Herr Zambanini, warum sind Sie dann nicht zur Pressekonferenz gekommen? Sie hätten dort die einmalige Möglichkeit gehabt, Ihren Standpunkt zu vertreten. So waren Sie natürlich chancenlos. Ihre Gegner, Ihre sogenannten Gegner, haben alle Argumente verbreiten können. Warum? Warum sind Sie diesmal nicht gekommen? Aber Herr Zambanini, Sie arbeiten seit Jahren an diesem Fall, Sie arbeiten mit dem Rundfunk zusammen und diese Chance haben Sie sich entgehen lassen. Es muss einen Grund dafür geben. Warum, Herr Zambanini? Warum sind Sie nicht gekommen dieses Mal? Zuerst sucht man Entschuldigungen und dann, wenn die Entschuldigungen nicht mehr ausreichen, wird die Geschichte ausradiert. Dann hat es die Geschichte einfach nicht gegeben. Nichts gehört. Der ganze Musik. Ja, ja, was findet da der? Ja, ja, der ist ein Hahn, der ist wirklich ein Hahn. Ja, da wissen wir wirklich nichts, oder? Das ist einfach. Vielleicht haben sie Lust. Eine Blasmusik ist verschwunden einfach. Ja, das gibt's ja nicht, wenn man sich einen Tempel sucht, der Mann. Der Dirigent ist verloren gegangen. Nein, das nächste Mal. Also, ich nehm's bei Ihnen gefallen. Ja, genau. Wissen Sie, wohin Sie gehen müssen? Nein. Zum Loacker. Unter der Kirche das zweite Haus. Und der weiß müsst was. Auf jeden Fall wissen. Deine müsst auf jeden Fall wissen. Geschichte kennt es ja aus. Und solche Sachen, der auf jeden Fall wissen. Ich kann das Café verändern. Aber der Ding, der jetzt wissen. Hier, du bist Mann, du musst nicht kommen. Loacker, der jetzt wissen, gell? Weil der ist Geschichte durch, gell? Der weiß alles von Geschichte, von Hohenems, vom Mittelalter bis jetzt. Also, wieder suchen wir andere Nummer, wir finden es nämlich nicht. Ich glaube auch nicht. Herzlichen Dank einmal. Und Herr Loacker ist Lehrer und arbeitet zurzeit an einem Heimatbuch über Hohenems. Wir haben ihn besucht und unser Besuch hat sich tatsächlich gelohnt. Herr Loacker hatte uns etwas sehr Bedeutendes anzubieten. Ein Band, das mir in den letzten Tagen öfters wieder in den Sinn gekommen ist. Und auf diesem Band müsste, wenn mich nicht alles täuscht, ein Stück oben sein, das die Blaskapelle zuletzt noch gespielt hat. Und dieses Band, Herr Loacker, das ist eine Aufnahme eines Stücks, das die verschollene Blasmusikkapelle 1968 in Hohenems gespielt hat. Sehe ich das richtig? Das wäre sensationell in gewisser Hinsicht. Ja, aber ich spiele es Ihnen einmal vor. Kommt's? Ja. Haben Sie gehört gleich diese Stelle am Anfang? Ja. Was ist das? Es klingt nicht ausschließlich so, wie Blaskapellen üblicherweise klingen. Kann ich einen kleinen Moment zurückspulen? Es ist da irgendwas dabei, scheint mir. Ja, ich habe mich das auch schon gefragt, aber ich kann mir das zu wenig erklären. Ich bin musikalisch ein sehr großer Banause. Ich merke nur, irgendwas stimmt da nicht. Da ist was dabei, das klingt wie falsch, wie verstimmt. Ich habe eher den Eindruck, es klingt ein bisschen so nach Wehklagen, oder? Ja, es lässt so das angenehme Gefühl, in das man normalerweise versetzt wird, wenn man schön einen Marsch hört, das kommt einfach nicht auf, wenn man dieses Stück hört, sondern da bleibt zumindest bei mir so eine Art... Haben Sie es öfter gehört in letzter Zeit? Ja. Ja. Aber das lässt doch auf ein gewisses Interesse an diesem Fall schließen, Herr Lorca. Ja. Oder was für ein Grund hat für Sie bin, da bestanden, dieses Band öfter? Bin ich so wichtig? Da wird mir ja halb aber Herr Lorca, schlecht. Sie sind der einzige Mensch, der ein Originaldokument dieser verschollenen Blasmusikkapelle hat. Sie haben es offensichtlich öfter gehört in letzter Zeit. Es steht in Ihrer Reichweite, also nehme ich an, dass Sie sich mit diesem Fall in irgendeiner Form beschäftigen. Schon, aber ganz privat. Das hat nichts zu tun mit der Diskussion. Das interessiert mich privat. Ich bin Historiker und als Historiker... Ist es ein rein historisches und wissenschaftliches Interesse? Da ist da nicht auch mehr dabei? Was denken Sie zum Beispiel über die Arbeit des Herrn Zambanini, der sich nicht wissenschaftlicher mit sehr großem Engagement in dieser Sache beteiligt? Ja, das sind diese... Man kann mit solchen Dingen, die so unklar sind und die wissenschaftlich noch in keiner Weise bewiesen sind, nicht einfach so an die Öffentlichkeit gehen und da hinausplatzen und dann warten, dass einem auch noch Applaus gespendet wird. Die Tatsache, dass offensichtlich 34 Menschen verschwunden sind, scheint mir doch wesentlich gewichtiger zu sein als wissenschaftliche Objektivitätskriterien. Die Öffentlichkeit ist ja davon überzeugt, dass es diese Kapelle gar nicht gegeben hat. Warum soll man also hier Unruhe bringen? Sie haben ein Band vor sich liegen, die genau das Gegenteil bestätigt. Das ist aber diese eben, Kapelle das, sehr das, wohl gegeben. Das weiß nur ich und wenn man damit jetzt an die Öffentlichkeit tritt, das stiftet sich so viel Unruhe und Unfrieden und Hass und weiß Gott was alles. Da soll man jetzt endlich einmal der Ruhe geben und den Schleier drüber legen. Ich mein, so den Herrn Zambanini, ich bewundere ihn an und für sich, weil ich mir oft gedacht habe, der kann ja gar nicht so von der Existenz dieser Blaskapelle so überzeugt sein und trotzdem tritt er also mit einer derartigen Sicherheit und Überzeugung auf. Ich bewundere ihn aber. In meiner Funktion, in meiner Position ist das einfach nicht möglich. Sie selber wären dazu nicht in der Lage in dieser Form. Das bringt viel zu viele Unannehmlichkeiten und Probleme und Schwierigkeiten. Ich bin Lehrer. Und also im Zweifelsfalle neigen Sie dazu, keine Partei zu ergreifen. Letztlich auch müssen Sie darüber entscheiden, was Sie mit Ihren Informationen anfangen. Aber vielleicht könnten wir noch ein Stück von dem Band weiterhören. Der Besuch bei Herrn Loacker brachte uns auf die Idee, ein Experiment durchzuführen. Wir wollten die kleine, unter dem Stein lebende Kapelle mit ihrer Vergangenheit konfrontieren, indem wir ihnen den Marsch, den sie damals 1968 beim Blasmusikfest gespielt haben, noch einmal vorspielen. Wir gingen auf den Schlossberg, Herr Zambanini und ich, suchten diese Stelle noch einmal auf und stellten auf diesen Stein, unter dem die Kapelle lebte, ein Tonbandgerät und spielten diesen Marsch. Unsere Erwartungen allerdings scheinen sich nicht zu erfüllen. Natürlich vielleicht hätten wir den Stein doch aufheben sollen. Zeigen keinerlei Reaktionen, aber nein, ich glaube eigentlich nicht, dass man den Stein hochheben sollte. Warte mal. Wir entschließen uns dann, das Experiment noch einmal durchzuführen. Da ist nichts. Man hätte vielleicht doch den Stein heben sollen. So? Nein, das glaube ich nicht, weil wenn man den Stein hebt, dann kommen sie, das wissen wir schon. Und die Frage ist ja nur, ob sie auf was anderes auch reagieren. Ne? Also, ja, vielleicht sollte man den Versuch einfach wiederholen. Nicht? Man könnte ihnen ja auch ein bisschen mehr Zeit geben. Vielleicht kommen sie dann einfach noch einmal. Vielleicht dauert es eine Zeit lang, bis sie sich formieren. Also vielleicht einfach noch einmal machen. Ja, einfach noch einmal probieren. Also du musst noch einmal genau suchen. Moment. Ich habe zwar schon ein bisschen... So, da ist es. Gut dann. Schalten Sie jetzt aus. Nein, die sollen. Nein, schalten Sie bitte aus. Was war geschehen? Tatsächlich kam die kleine Blasmusikkapelle heraus, allerdings diesmal ganz seltsam verändert. Die Musiker hatten sich dem Waldboden angeglichen. Sie waren kaum mehr von dem Boden, auf dem sie marschierten, zu unterscheiden. Herr Zambanini war verständlicherweise sehr erregt. Ist genau da gesehen, genau da. Weg! Ich höre es ja noch. Ich höre es ja noch. Sind sie weg? Ich höre sie nicht mehr. Mit der Musik war auch die letzte Spur der Blaskapelle verschwunden. Sie kehrte nicht wieder unter ihren Stein zurück. Aber das eine sage ich Ihnen. Wenn ich sie nicht mehr finde, dann mache ich sie verantwortlich. Mit dem ganzen Mikro, mit dem ganzen Zügel, mit dem, die sind sie total verschränkt. Ich ziehe sie zur Verantwortung, da kenne ich nichts. Und alle ziehe ich zur Verantwortung. Weil sie nichts gelobt haben sie. Jetzt ist es vorbei. Aus, Schluss. Sie sind weg. Wir sind jetzt 2 Tage her, wo das geschehen ist. Und es ist so wie ein großes Loch, das ich weiß auch nicht. Man kann es gar nicht fassen. Ich erinnere mich. Das kann man einfach nicht so schnell fassen. Dass das ist auch schon andererseits, bin ich gestern und heute hier, hier außen im Garten gesessen. Ich habe schon so lange nichts mehr hier im Garten getan. Die Rosen, sehen Sie da, die hätte man schon sollen im Herbst umsetzen. Jetzt ist natürlich zu spät. Es wäre noch viel zu tun. Aber ja, der Hund vom Nachbar ist. Das ist mir jetzt auch so, passiert mir jetzt auch, dass mir Dinge wieder auffallen, die ich. Ich meine, es sind doch 14 Jahre gewesen, wo ich mich damit beschäftigt habe. Jetzt diese zwei Tage zurück hier, sind mir wieder Dinge aufgefallen, die einfach 14 Jahre lang, die habe ich nicht mehr gesehen, wie eben der Garten oder hier dieser Apfelbaum sollte auch veredelt werden. Die Roswitha klopft außen die Teppiche. Na, das ist jetzt im Frühling jetzt. Na, der Roswitha geht jetzt natürlich auch um einiges besser. Ist jetzt schon irgendwie erleichtert, dass jetzt da doch ein Ende ist. Oder vielleicht mache ich jetzt doch auch einen Urlaub. Ich habe mit dem Herrn Ingenieur Pupka gesprochen und der hat auch gemeint, ich habe ihm gesagt, dass jetzt in der Situation das. Und er hat auch gemeint, dass es besser ist, wenn ich jetzt einen Urlaub machen würde und so. Und ich denke mir, den verwende ich halt, fahre ich irgendwo ans Wasser und verwende ich zum Überlegen irgendwie auch. Ich habe da jetzt 14 Jahre praktisch keinen Urlaub gehabt. Und jetzt denke ich mir, jetzt verwende ich Gedanken, dass ich meine Gedanken wieder sammeln kann. Und irgendwo auch neue Kräfte. Ja, irgendwo auch neue Kräfte. Weil irgendwo sind sie ja. Sie sind zwar weggegangen, oder? Ja, sie sind irgendwo hingegangen, also müssen sie irgendwo sein. Das war vielleicht überhaupt eine Phase, die jetzt einfach die. Gut, das habe ich 14 Jahre gesucht und habe sie gefunden. Ja, und das geht halt jetzt einfach weiter. Und im Urlaub, denke ich mir, kann ich das alles überlegen, was ich jetzt mache, wo ich sie suche, wohin sie gegangen sind. Ja, und dann das wird halt jetzt längere Zeit beanspruchen, oder? Das ist zum Unterschied von dem Herrn, vom Herrn Ingenieur Hubka, seinen Sternen, oder? Die sieht man zwar, oder? Aber man erreicht sie nicht, oder? Da ist der Unterschied bei mir. Ich sehe sie und ich kann sie erreichen. Nur sind sie halt jetzt weggegangen, oder? Aber ich denke mir schon, dass jetzt, weil für sie meint natürlich klar, dass es ein Ende für immer ist, oder? Aber ich sehe jetzt das schon anders, dass es einfach eine abgeschlossene Phase ist, die erste. Und dass es jetzt, oder? Dass jetzt eine Arbeit beginnt, die einfach länger und fundierter und genauer gemacht werden muss, oder? Und irgendwo. Ja, habe ich schon Hoffnung, oder? Ich habe Hoffnung, dass ich schon nochmal Kontakt mit ihnen aufnehmen kann. Finde jetzt, überhaupt gefällt mir jetzt das sehr gut, dass ich jetzt in Urlaub fahre. Da kann ich mir das Ganze in Ruhe überlegen, kann mich nochmal erholen und das Ganze überdenken, die Kräfte sammeln und dann, ich werde schon noch mit ihnen Kontakt aufnehmen. Na klar, für den Rundfunk ist die Sensation weg, oder? Aber irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass sie das auch interessiert. Und ich denke mir, jetzt werde ich alleine anfangen. Ich werde wahrscheinlich wieder alleine sein, aber ich glaube dann, wenn ich wieder neue Informationen habe, glaube dann werden wir uns wiedersehen. March Movie, Im Programm Österreich 1 brachten wir ein Hörspiel von Michael Köhlmeier und Peter Klein. Die Märsche der verschollenen Blaskapelle komponierte Gerold Ammann. Hauptdarsteller in der Rolle des Oskar Zambanini war Hubert Dragaschnik. Weiters wirkten mit Bernarda Giesinger, Franz Köb, Christian Mehr, Alfred Lammel, Hannes Schenkenbach und andere. Für die freundliche Unterstützung und Mitwirkung danken wir der Gemeindemusik Schniefis und dem Langener Musikverein. Studiotechnik Hubert Bolter. Regie führten die Autoren. Es war dies eine Produktion des Landesstudios Vorarlberg. Aber Sie sind irgendwo hingegangen, oder?